Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Philipp Scheiner. Herzlich willkommen. Vorweg, der Regisseur des heute präsentierten Hörspiels, Stefan Weber, empfiehlt, das Stück mit Kopfhörer zu erleben. Wir schließen uns der Empfehlung an. Radio ist kein öffentliches Medium, sagt Stefan Weber. Selten wird das so klar wie im Fall des Hörspiels TAZ, die Stille, umgehen, in dem Weber einen Text des Komponisten und Schriftstellers John Cage zum Klingen bringt. Über Leben und Werk von John Cage lässt sich freilich lange und gelehrt sprechen. Wir werden das Enzyklopädische und das Intellektuelle allerdings ein wenig in den Hintergrund stellen. Er wurde 1912 geboren und starb 1992, gilt als Schlüsselfigur bzw. als Hofnarr der Avantgarde. Im Vordergrund steht heute sein Text Lecture on Nothing, ein Vortrag über nichts, den er Ende der 1940er Jahre geschrieben hatte und 1949 im Artists Club in der 8. Straße in New York performte. Über etwas hatte er sich bereits ein Jahr zuvor geäußert. Nun war er in einer Sinnkrise, nicht nur privat. Das Nichts ist in einer solchen mitunter verlockend. Für Cage war die Beschäftigung damit wohl mehr als ein literarisch-musikalisches Experiment. Stefan Weber hat in seinem Feature für die Sendereihe Tonspuren, das am 13. und am 15. November ausgestrahlt wurde und bis Dienstag, den 22. November, im Internet nachhörbar ist, von seiner Beziehung zum Werk John Cages erzählt und von gewissen Parallelen in der Weise, wie er selbst und Cage an Klänge herangehen. In seinem Hörspiel, das wir hier präsentieren, bleibt der Fokus ganz auf dem Vortrag über nichts. Wobei nicht John Cage selbst zu hören sein wird, die Schauspielerin Sylvie Rohrer ist es neuerlich, mit der Stefan Weber an diesem Text gearbeitet hat. Es war so, ich habe das Buch von Sylvie Rohrer geschenkt gekriegt, als Abschluss quasi der letzten Hörspielproduktion, die wir zusammen gemacht haben. Das war ein Stück über Hertha Kräftner und während diesem Stück haben wir uns sehr viel über Stille grundsätzlich und innere Monologe in der zweiten Linie quasi unterhalten. Und sie hat dann mir dieses Buch Silence geschenkt von John Cage. Da ist diese Lecture on Nothing drin. Und wenn man dieses Buch aufschlägt, merkt man sofort, das ist quer gesetzt und ist eigentlich in einem lyrischen Satz gesetzt. Das heißt, man liest quer und dort, wo nichts steht, nimmt man sich eine Pause. Und das sind Ansammlungen von Feststellungen, die eigentlich relativ zusammenhanglos auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch in einem inneren Kontext sehr viel Zusammenhang haben. Und der nächste Schritt war dann, dass ich mich ein bisschen auf Cages Werk konzentriert habe. Und muss gestehen, seine Musik, wenn man die sich einfach so anhört, empfand ich, zuweilen auch noch heute, empfinde ich sie auch als Zumutung. Aber es hat mich extrem gereizt, meine inneren Töne suchen zu gehen, quasi. Was könnte es sein? Und was wäre eigentlich die Aufgabe des Stücks? Die Aufgabe des Stücks hat trotzdem etwas auch Autobiografisches aus der Sicht von Cage. Er hat 1948 das gelesen, das erste Mal. Er war in einer relativ schwierigen Situation. Und das hat dann trotz alledem einen Reiz begonnen auszuüben, doch auch seine Situation in die Art der Stimme, in die Stimmung des Stückes mit einzubeziehen. Und es war eine Reise irgendwo in die Unendlichkeit, also selbst nicht wissend, was entsteht. John Cage erzählt, dass er während des Zweiten Weltkriegs zu leisen Tönen tendierte. Kurz nach Ende des Krieges hielt er einen Vortrag über etwas. 1949 dann diese Lecture über nichts. Das klingt nicht nur nach einer Sinnkrise des Individuums John Cage, sondern nach einer radikalen Reaktion auf eine Welt der fragwürdigen Behauptungen. Ich weiß sehr, sehr wenig über das politische Verständnis von John Cage. Ich kann eigentlich nur ein bisschen mitreden, wie er seine formalen Aspekte stillschweigend, beharrlich einfach verfolgt hat. Es ging ihm ja nicht darum, irgendwie die Zuschauer zu etwas zu verführen, sondern sein Leben lang hat er versucht, den Zuschauern eine Freiheit zu geben, ihm zu begegnen und sich aber selber auch die Freiheit zu nehmen als Zuhörerin, Zuschauerin, sich als Rezipienten selber begegnen zu können. Das heißt, es ging nicht darum, etwas zu vermitteln, sondern immer, wie es in der Lecture on Nothing heißt, Gedanken anstoßen, damit sie umfallen. Ein zentraler formaler, also bei Cage auch inhaltlicher Aspekt, ist das Fragezeichen, sagt Stefan Weber. Was soll man also über Cage und über sein Werk wissen, um das Hörspiel genießen zu können? Einfach wirklich, es tönt jetzt vielleicht ganz komisch, aber es braucht die Offenheit zu sich selbst. Deswegen auch die Empfehlung, es mit Kopfhörern zu hören, boulevardesque gesagt, einfach mal abschalten zu können. Und einfach einer Entwicklung von einer Stimme in verschiedenen Räumen einfach zu folgen. Es geht nicht darum, dass man dann weiser herauskommt, sondern dass man über 43 Minuten, 33 Sekunden einen Umweg gemacht hat um die Welt. Und das auch über die Gestaltung der Räume und Sphären, die Weber hier über Monate erarbeitet hat. Also, wenn Sie die Möglichkeit haben, setzen Sie einen Kopfhörer auf und hören Sie in die Welt des John Cage, in seinen Vortrag über nichts, dargestellt von Sylvie Rohrer und den Klängen von Stefan Weber. Where did you get that cute look? You look great. Well, thank you, fellas. I've got a way to keep in style. Powder your face with sunshine. Put on a great big smile. Smile on your smile. Make up your eyes with laughter. Folks will be laughing with you in a little while. Whistle. Workshop presents The City Wears a Slouch Hat by Kenneth Patchen. The score is for Sound Orchestra by John Cage. It's beginning to rain a little. We'll just move back here into this doorway. Tazit. Die Stille umgehen. Hörstück von Stefan Weber. Nach dem Text Vortrag über nichts von John Cage. Thank you. sind, die irgendwo hingelangen möchten, sollen sie gehen. Jederzeit. Was wir brauchen, ist Stille. Aber was die Stille will, ist, dass ich weiterrede. Gib einem Gedanken einen Stoß. Er fällt leicht um, aber der Stoßende und der Gestoßene erzeugen die Unterhaltung, die man Diskussion nennt. Wollen wir nachher eine abhalten? Oder wir könnten einfach beschließen, keine Diskussion abzuhalten, wie Sie wollen. Aber nun gibt es Stille. Und die Wörter erzeugen sie. Helfen mit, diese Stille zu erzeugen. Die sind, die irgendwo hingelangen möchten. Sollen sie gehen? Jederzeit. Ich habe nichts zu sagen. Und ich sage es. Und das ist Poesie, wie ich sie brauche. Dieses Stück Zeit ist gegliedert. Wir brauchen nicht diese Stille zu fürchten. Wir könnten sie lieben. Dies ist ein komponierter Vortrag. Denn ich mache ihn genau wie ich ein Musikstück mache. Es ist wie ein Glas Milch. Wir brauchen das Glas und wir brauchen die Milch. Oder aber es ist wie ein leeres Glas, in das jeden Augenblick irgendetwas gegossen werden kann. Während wir fortfahren, wer weiß, kommt vielleicht eine Idee in diesen Vortrag. Unsere Poesie jetzt ist die Erkenntnis, dass wir nichts besitzen. Alles ist daher ein Vergnügen, da wir es nicht besitzen und deshalb seinen Verlust nicht fürchten müssen. Und die Vergangenheit nicht zu zerstören. Sie ist fort. Jeder Augenblick könnte sie wiederkehren, Gegenwart scheinen und sein. Fast jeder weiß von der Zukunft und wie ungewiss sie ist. Dieses Jahr spreche ich über nichts und werde natürlich noch lange Zeit weiterreden. John, ich mag dich sehr, aber ich halte es keine Minute länger aus. Far away places with strange sounding names, far away over the sea. Those far away places with a strange sounding names are calling. I am. I want to see for myself. Nach einigen Jahren zurückgezogenen Arbeitens begann ich, mich einsam zu fühlen. Unsere Poesie jetzt ist die Erkenntnis, dass wir nichts besitzen. Tonalität. Ich mochte Tonalität nie. Ich arbeitete daran, studierte sie. Aber ich bekam nie ein Gefühl dafür. Zum Beispiel, es gibt gewisse Abfolgen, die man Trugschlüsse nennt. Die Idee dabei ist, verfahre so, dass auf die Gegenwart eines Tons verwiesen wird, der nicht wirklich gegenwärtig ist. Dann täusche jeden, indem du nicht auf diesem Ton, sondern irgendwo anders landest. Was wird da getäuscht? Nicht das Ohr, sondern der Verstand. Ließen, die dem Ohr nicht wirklich gegenwärtig waren. Etwas zu vermeiden hatte keinen Reiz für mich. Ich begann zu erkennen, dass die Trennung von Verstand und Ohr die Klänge verdorben hatte, dass man reinen Tisch machen musste. Das machte mich nicht nur zeitgemäß, sondern avantgardistisch. Ich verwendete Geräusche. Sie waren nicht intellektualisiert. Das Ohr konnte sie unmittelbar hören und musste ihretwegen keinerlei Abstraktionen durchlaufen. Ich fand, dass ich Geräusche lieber noch als Intervalle mochte. Ich mochte Geräusche ebenso gern, wie ich Einzeltöne. Auch die Geräusche waren benachteiligt worden. Und als Amerikaner dazu erzogen, sentimental zu sein, kämpfte ich für Geräusche. Ich stand gern auf der Seite des Getretenen. Ich erhielt polizeiliche Erlaubnis, Sirenen zu spielen. Das verblüffendste Geräusch, das ich je fand, war mittels einer Rolle Draht erzeugt, die an den Tonarm eines Plattenspielers mit Verstärker angeschlossen wurde. Es war schockierend, wirklich schockierend, wie ein Donner. Halb intellektuell und halb sentimental entschloss ich mich, als der Krieg kam, nur ruhige Klänge zu verwenden. Es schien mir, keine Wahrheit zu geben. Nichts Gutes in allem Großen der Gesellschaft. Durch ruhige Klänge waren wir Einsamkeit oder Liebe oder Freundschaft. Dauerhaft, dachte ich. Werte Unabhängig zumindest von Lifetime und Coca-Cola. Ich muss sagen, ich empfinde immer noch so. Aber noch etwas anderes geht jetzt vor sich. Ich fange an, die alten Klänge zu hören, die ich für verbraucht gehalten hatte. Verbraucht durch Intellektualisierung. Ich fange an, die alten Klänge zu hören, als seien sie nicht verbraucht. Offenbar sind sie es nicht. Sie sind ebenso hörbar wie die neuen Klänge. Das Denken hatte sie verbraucht. Und wenn man aufhört, über sie nachzudenken, sind sie plötzlich frisch und neu. Wenn du denkst, ein Gespenst zu sein, wirst du ein Gespenst werden. Der Gedanke, die Klänge seien verbraucht, verbrauchte sie. Sie sehen also, diese Frage bringt uns dorthin zurück, wo wir waren. Nirgendwo. Oder, wenn Sie wollen, wo wir sind. Ich weiß eine Geschichte. Als ich jung war, sagten die Leute, du wirst sehen, wenn du 50 Jahre alt bist. Jetzt bin ich 50. Ich habe nichts gesehen. Mehr und mehr haben wir das Gefühl, dass ich nirgendwo hingelange. Langsam. Während der Vortrag weitergeht. Langsam haben wir das Gefühl, wir gelangen nirgendwo hin. Das ist ein Vergnügen, das andauern wird. Sind wir irritiert? Ist das kein Vergnügen? Nichts ist kein Vergnügen, wenn man irritiert. aber plötzlich ist es ein Vergnügen. Und dann mehr und mehr ist es nicht irritiert. Und dann mehr und langsam. Ursprünglich waren wir nirgendwo. Und nun haben wir wieder das Vergnügen. Langsam. Zu sein. Wenn jemand schläfrig ist, soll er schlafen. Hier sind wir nun am Anfang der dritten Einheit des vierten großen Teils dieses Vortrags. Mehr und mehr habe ich das Gefühl, dass wir nirgendwo hingelangen. Mehr und mehr habe ich das Gefühl, dass wir nirgendwo hingelangen, langsam. Während der Vortrag weitergeht, gelangen wir nirgendwo hin. Und das ist ein Vergnügen. Es ist nicht irritierend zu sein, wo man ist. Es ist nur irritierend zu denken, man wäre gern irgendwo anders. Hier sind wir nun. Ein kleines Stück über den Anfang der dritten Einheit des vierten großen Teils dieses Vortrags hinaus. Es ist nur irritierend zu denken, man wäre gern irgendwo anders. Hier sind wir nun. Ein kleines Stück über den Anfang des vierten großen Teils. Ich bin hier. Dieses Vortrags hinaus. Und es gibt nichts zu sagen. Wenn unter Ihnen die sind, die irgendwo hingelangen möchten, sollen Sie gehen. Jederzeit. Was wir brauchen, ist Stille. Aber was die Stille will, ist, dass ich weiterrede. Langsam haben wir das Gefühl, wir gelangen nirgendwo hin. Das ist ein Vergnügen, das andauern wird. Sind wir irritiert? Ist es kein Vergnügen? Nichts ist kein Vergnügen, wenn man irritiert. Wir brauchen die Vergangenheit nicht zu zerstören. Sie ist fort. Jeden Augenblick könnte sie wiederkehren, Gegenwart scheinen und sein. Es ist, und das ist ein Vergnügen. Es ist nicht irritierend zu sein, wo man ist. Es ist nur irritierend zu denken, man wäre gern irgendwo anders. Hier sind wir nun ein kleines Stück über den Anfang der fünften Einheit des vierten großen Teils dieses Vortrags hinaus. Mehr und mehr haben wir das Gefühl, dass ich nirgendwo hingelange. Langsam, während der Vortrag weitergeht. Langsam haben wir das Gefühl, wir gelangen nirgendwo hin. Das ist ein Vergnügen, das andauern wird. Sind wir irritiert? Ist es kein Vergnügen? Nichts ist kein Vergnügen, wenn man irritiert ist. Aber plötzlich ist es nicht irritierend? Und dann mehr und mehr und langsam. Ursprünglich waren wir nirgendwo. Und nun haben wir wieder das Vergnügen, langsam nirgendwo zu sein.

Mehr und mehr haben wir das Gefühl, dass ich nirgendwo hingelange. Langsam, während der Vortrag weitergeht. Langsam haben wir das Gefühl, wir gelangen nirgendwo hin. Das ist ein Vergnügen, das andauern wird. Sind wir irritiert? Das ist ein Vergnügen. Ist es kein Vergnügen? Das andauern wird. Nichts ist kein Vergnügen, wenn man irritiert ist. Aber plötzlich ist es ein Vergnügen. Nichts ist kein Vergnügen. Und dann mehr und mehr, wenn man irritiert ist, es nicht irritierend. Und dann mehr und mehr und langsam. Ursprünglich waren wir nirgendwo. Und dann haben wir wieder das Vergnügen, langsam nirgendwo zu sein. Wenn jemand schläfrig ist, soll er schlafen. Hier sind wir nun. Am Anfang der 13. Einheit des 4. großen Teils dieses Vortrags. Mehr und mehr habe ich das Gefühl, dass wir nirgendwo hingelangen. Hier sind wir nun. Langsam, während der Vortrag weitergeht, gelangen wir nirgendwo hin. Des 4. großen Teils dieses Vortrags. Mehr und mehr habe ich das Gefühl, dass wir nirgendwo hingelangen. Langsam. Wir nirgendwo hin. Und das ist ein Vergnügen. Es ist nicht irritierend zu sein, wo man ist. Langsam. Es ist nur irritierend zu denken, man wäre gern irgendwo anders. Hier sind wir nun. Ein kleines Stück über den Anfang der 13. Einheit des 4. großen Teils dieses Vortrags hinaus. Mehr und mehr. Und dann mehr und mehr ist es nicht irritierend. Und dann mehr und mehr und langsam. Während der Vortrag weitergeht, langsam sind wir irritiert. Es ist kein Vergnügen. Nichts ist kein Vergnügen, wenn man irritiert. Langsam, aber plötzlich haben wir das Gefühl, ist es ein Vergnügen. Wir gelangen und dann mehr und mehr. Nirgendwo hin. Ist es nicht irritierend. Das ist ein Vergnügen. Und dann mehr und mehr. Das andauern wird. Und langsam. Ursprünglich waren wir nirgendwo. Und nun haben wir wieder das Vergnügen. Langsam. Nirgendwo zu sein. Wenn jemand schläfrig ist, soll er schlafen. Das ist nun zu Ende. Es war ein Vergnügen. Und nun ist dies ein Vergnügen. Lies mir die Stelle nochmal vor, wo ich alle enterbe. Die Zwölftonreihe ist eine Methode. Eine Methode ist eine Kontrolle jeder einzelnen Note. Da ist zu viel da, da. Da ist nicht genug, nichts drin. Eine Struktur ist wie eine Brücke von nirgendwo nach nirgendwo. Und jeder kann auf ihr gehen. Geräusche oder Töne, Mais oder Weizen, spielt es eine Rolle was? Ich dachte, es gibt 88 Töne. Man kann sie auch vierteilen. Wenn es Füße wären, wäre es dann eine Zweitonreihe? Oder können wir fliegen von hier nach wohin? Ich habe nichts gegen die Zwölftonreihe, aber sie ist eine Methode, keine Struktur. Wir brauchen jedoch eine Struktur. damit wir sehen können, dass wir nirgendwo sind. Viel in der Musik, die ich liebe, geht auf die 12-Tonreihe zurück. Aber nicht deshalb liebe ich sie. Ich liebe sie aus keinem Grund. Ich liebe sie, weil ich plötzlich nirgendwo bin. Meine eigene Musik tut das schnell für mich. Und mir scheint, ich könnte endlos japanischer Shakuhachi-Musik oder Yebichai der Navajo zuhören. Oder ich könnte beliebig lange vor Richard Lippels Full Moon sitzen oder stehen. Chinesische Bronzen. Wie sehr ich sie liebe. Doch diese schönen Dinge, die andere gemacht haben, haben die Tendenz, den Drang nach Besitz zu wecken. Und ich weiß, ich besitze nichts. Schallplattensammlungen. Das ist keine Musik. Der Plattenspieler ist ein Ding, kein Musikinstrument. Ein Ding führt zu anderen Dingen. Ein Musikinstrument hingegen führt zu nichts. Möchten Sie gern einer Gesellschaft beitreten, die sich Kapitalisten AG nennt? Nur damit niemand denkt, wir seien Kommunisten. Wer beitritt, wird automatisch Präsident. Um beizutreten, müssen Sie nachweisen, mindestens 100 Schallplatten zerstört zu haben. Oder im Fall von Tonband ein Bandgerät. Sich vorzustellen, man besitze irgendein Musikstück, heißt, das, worauf es ankommt, verfehlen. Es gibt kein, worauf es ankommt. Oder worauf es ankommt, ist nichts. Und sogar eine Langspielplatte ist ein Ding. Eine Dame aus Texas sagte, ich lebe in Texas. Wir haben keine Musik in Texas. Der Grund, warum es keine Musik in Texas gibt, liegt darin, dass es Schallplatten gibt in Texas. Schafft die Platten aus Texas fort. Und irgendwer wird singen lernen. Ein jeder hat ein Lied, das gar kein Lied ist. Es ist ein Vorgang des Singens. Und wenn du singst, bist du, wo du bist. Alles, was ich über die Methode weiß, ist dies, dass ich manchmal, wenn ich nicht arbeite, denke, ich wüsste etwas. Aber wenn ich arbeite, ist es ganz klar, dass ich nichts weiß. Die Stille umgehen. Hörstück von Stefan Weber. Nach dem Text Vortrag über nichts von John Cage. Stimme Silvia Rohrer. Aufnahme, Klangkomposition und Regie Stefan Weber. Übersetzung aus dem Amerikanischen Ernst Jandl. Dramaturgie Philipp Scheiner. Redaktion Kurt Reisnecker. Sie hörten eine Autorenproduktion im Auftrag des ORF 2022. Wenn Sie dieses Hörspiel noch einmal hören möchten und an den Hintergründen dazu interessiert sind, Stefan Weber spricht in einem Ö1-Hörspiel-Podcast über diese Produktion, über John Cage als sogenannte Schlüsselfigur, über das Prinzip der Aleatorik, also des Komponierens nach Maßgabe des Zufalls, und über einiges mehr. Das Stück können Sie dort natürlich ebenfalls noch einmal hören. Den Ö1-Hörspiel-Podcast finden Sie überall, wo es solche gibt, unter anderem unter sound.orf.at oder auf unserer Ö1-Homepage oe1.orf.at unter der Rubrik Podcasts. Musikalisch können Sie nun ein Kontrastprogramm erleben, Collapse Collide, der englischen Post-Rock-Band Archive. Textlich lassen sich freilich Verbindungen zur Lebenssituation und jener des Künstlers John Cage entdecken, wenn auch hier im Sinne Cages durchaus Fragezeichen bleiben dürfen. Collide. Collapse Collide von Archive im Ö1-Hörspiel. Wenn Sie über unsere Hörspielsendungen auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie in die Programmzeitschrift Gehört blicken und selbstverständlich auf oe1.orf.at. Gesammelt finden Sie unsere Hörspiel- und Kunstradiosendungen im Newsletter der Hörspielredaktion in der Ö1-Hörspielpost. Anmelden können Sie sich unter newsletter.extra.orf.at. Am kommenden Samstag, den 26. November, bringen wir im Ö1-Hörspiel eine Neubearbeitung von Sophokles' Elektra. Helmut Peschiner hat den Text aus mehreren Übersetzungen zusammengestellt und in eine schlanke und dichte Vorlage für die Inszenierung von Harald Gräber verwandelt. Zu hören am kommenden Samstag um 14 Uhr im Ö1-Hörspiel. Philipp Scheiner dankt für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht angenehme Stunden mit dem Programm von Österreich 1.